Kundgabe 2353. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.05.1942. Falsche Christi. Zeichen und Wunder. Es werden falsche Christi auferstehen und sie werden in meinem Namen Zeichen und Wunder tun. Dies habe ich euch angekündigt und meine Worte sind Wahrheit. Doch wie falsch suchet ihr, euch diese Worte zu erklären, wenn ihr annehmet, dass einer bösen Kraft, einem Abgesandten des Satans, die gleiche Macht innewohnt, die mich Zeichen und Wunder wirken ließ, während meines Wandels auf Erden. Himmel und Erde unterstehen allzeit meinem Willen. Sie werden von meinem Willen regiert, und dieser mein Wille erhält jegliche Schöpfung, weil ein mir entgegengerichteter Wille den Verfall dessen bedeuten würde, was ich erstehen ließ, so ich ihm darüber Macht zubilligen würde. Und doch werden Zeichen und Wunder getan werden, die aber immer nur den Menschen als solche erscheinen, die seine Anhänger sind. Denn es sind diese blind im Geiste, und sie wissen nicht um den wahren Zusammenhang aller Dinge. Und sie werden als Zeichen und Wunder alles betrachten, was ihnen außergewöhnlich erscheint, was jedoch einem jeden Menschen möglich ist unter Aufbietung seiner ganzen Willenskraft. Ihr alle habt Fähigkeiten in euch, die ihr nur zu entwickeln brauchtet, um vieles vollbringen zu können. Doch eure Willensschwäche hindert euch daran, eure Fähigkeiten auszunützen. Und daher erscheint euch als Wunder, was aber im Bereich der Möglichkeit eines jeden Einzelnen liegt. Und so werden euch alle Zeichen und Wunder, deren ich Erwähnung getan, erklärlich sein für jeden im Licht wandelnden Menschen. Doch auf überirdische Kraft schließen, lassen jene, die noch in der Dunkelheit des Geistes dahingehen. Und sie werden göttliche Kraft denen zusprechen, die meine Gegner sind, doch unter meinem Namen auftreten, um die Menschheit zu blenden. Je tiefere Geistesnacht die Menschen umfängt, desto leichter wird es sein, sie an Wunder glauben zu lassen. Sie werden jedes außergewöhnliche Wirken böser Kräfte als solche gelten lassen. Dagegen das außergewöhnliche Wirken des Lichtes der Menschen, deren Willen Gott zugewandt ist, nicht anerkennen. Und das allein schon ist ein Zeichen, dass die Menschheit im Bann dessen ist, der Gott zu bekämpfen sucht. Und doch werden sie sich meines Namens bedienen. Das heißt, sie werden sich als Heilsbringer ausrufen, sie werden durch sich und ihre Lehren der Menschheit Rettung verheißen aus jeglicher Not. Denn so nur suchen sie, diese für sich zu gewinnen, dass sie sich als Gesandte, als Vertreter dessen bezeichnen, der alle Macht hat über Himmel und Erde. Und es ist ein jeder ein falscher Christus, der eine falsche Lehre predigt unter meinem Namen und diese Lehre zu bekräftigen sucht durch außergewöhnliches Wirken, das aber nimmermehr als Wunder anzusehen ist. Amen.